Bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Böse Kinder. Böse Kinder. Wer von euch ist ein böses Kind? Wer von euch war ein böses Kind? Oder wer von euch hat ein böses Kind? Also, wer zu diesem Thema sich mit mir unterhalten möchte, böse Kinder, das ist die Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei, und die Faxnummer 0800 5678 110, auch kostenfrei. Ja, Nicole, 16 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Ein böses Kind. Ja. Warum? Ja, ich bestehle öfters meine Mutter. Mhm. Wohnst du zu Hause noch? Ja. Mhm. Inwiefern bestiehlst du sie? Bestiehlst du sie? Ja, 40 Mark. Einmal die Woche. Einmal die Woche 40 Mark? Ja, kommst du drauf, ja. Mhm. Wo nimmst du das Geld her? Aus der Geldbörse? Ja, aus der Geldbörse. Und das merkt die Mutter nicht? Nee, das hat sie bis jetzt noch nicht gemerkt. Hat die denn so viel Geld? Ja. Ach, sie ist, ihr seid recht wohlhabend. Ja. Mhm. Ihr lebst, aber das Taschengeld ist sowas wenig. Ich bekomme nur 7 Mark die Woche mit 16 Jahren. 7 Mark die Woche ist ein bisschen wenig, finde ich auch. Ja? Ja. Wie lange machst du das schon? Wie lange beklaust du deine Mutti schon? 4 Monate ungefähr. Mhm. Lebst du mit deiner Mutter alleine oder in deiner ganzen Familie? Ja, und noch 2 Geschwister, alleine mit meiner Mutter. Aber der Vater wohnt nicht bei euch? Nein. Der wohnt nicht bei euch. Mhm. Das ist ihr noch nicht aufgefallen? Nee, ist nicht. Überhaupt nicht. Oder meinst du vielleicht, dass sie darüber hinweggesehen hat? Ja, schätze ich mal. Vielleicht auch das, ne? Ja. So, das ist schon mal nicht so sehr, sehr schön und sehr richtig von dir. Was machst du denn noch, dass du selbstkritisch hier anrufst und sagst, ich bin ein böses Kind? Ja, ich hätte zum Beispiel beinahe meine Mutter einmal geschlagen. Du hast deine Mutter geschlagen? Ja, fast nicht. Mhm. Fast nicht. Was war denn da vorgefallen? Ja, ich kam zu spät nach Hause, da meinte sie, mich einen Klatsch auf die Backe zu geben. Mhm. Ja, und da habe ich halt meine Hand gehoben, aber dann habe ich doch noch schnell die Tür hinter mir zugemacht, also ist nicht so gekommen. Gott sei Dank. Ja. Aber ich möchte doch eigentlich von dem Clown eigentlich wegkommen, aber ich weiß nicht. Mhm. Du klaust 40 Mark pro Woche aus der Geldbörse deiner Mama. Ja. Was machst du denn mit den 40 Mark? Schminke, Zigaretten kaufen. Mhm. Ja, so. Und fällt das wiederum deiner Mutter denn nicht auf, wenn du nur 7 Mark Taschengeld, was ich, wie gesagt, auch für recht wenig halte pro Woche, wenn du die nur bekommst? Doch, die hat mich schon gefragt, wo ich das Zeug habe. Aha. Ich habe gesagt, ja, meine Freundin leihen mir das. Mhm. Und damit hat sie sich dann zufrieden gegeben? Ja. Warum kriegst du eigentlich so wenig Taschengeld, wenn deine Mutter doch relativ wohlhabend zu sein scheint? Ja, ich habe selber schon mit meiner Mutter darüber geredet, aber sie mag. Mhm. Also sie begründet das nicht richtig? Nein. Mhm. Nicole, wie soll denn das jetzt weitergehen? Du kannst ja jetzt nicht bis zu deinem 18. Lebensjahr 40 Mark klauen aus der Geldbörse deiner Mutter. Das geht ja nicht. Ja, ich habe mich auch jetzt schon für Arbeit beworben, also. Mhm. Also ist so. Zum Beispiel. Bitte? Zum Beispiel. Ja. Mit 16 kann man schon gut rumjobben irgendwo, ne? Ja, 630 Mark Job. So. Und sie haben auch gesagt, ich soll in 2 Wochen wiederkommen. Mhm. Mhm. Also, klarer Tipp von mir. Lass die Finger bei dir. Das ist einfach, auch wenn du wenig Taschengeld bekommst, man bestiehlt seine Eltern nicht. Man bestiehlt überhaupt niemanden, schon gar nicht die eigene Mutter. Ja, und arbeite einfach. Das müssen so viele andere Leute auch machen. Habe ich auch gemusst in deinem Alter. Mhm. Und dann macht das noch viel mehr Spaß, das Geld auszugeben, wenn man das selbst erarbeitet hat. Glaub's mir. Ja. Na? Also Hände weg aus der Geldbörse und pack irgendwo mit an. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Nicole. War ja noch relativ harmlos. Böse Kinder. Wer von euch ist ein böses Kind? Wer hat üble Dinge schon getan? Vielleicht auch sich sehr schlecht gegenüber den Eltern verhalten oder den Geschwistern oder generell halt der Umwelt, vielleicht auch den Lehrern gegenüber oder was ich jetzt in der Ausbildung, dass man Seiten aufgezogen hat, die einfach nicht in Ordnung sind. Wer von euch war vielleicht ein sehr ätzendes, ein sehr unerträgliches Kind und hat mittlerweile einen Wandel durchgemacht und sagt, dass heute, mein Gott, war das grauenhaft damals, dass die Leute mich ertragen mussten. Und Frage an die Eltern, wer von euch hat vielleicht ein sehr schwieriges Kind, dass ihr gar nicht mehr wisst, was ihr vielleicht mit einem 12- oder 13-jährigen Jungen machen sollt und quasi unter Umständen Angst vor diesem Jungen habt. Also böse Kinder. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Als nächstes ist Hassan dran und er ist 18. Hallo Hassan. Ja, hallo. Hallo Domian. Ja, du auch ein böses Kind? Nee, mein Bruder. Dein Bruder? Es geht um meinen Bruder. Wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist 20. Ja. Wohnst du mit, lebst du mit ihm in einer Wohnung? Ja, zusammen, also meine Eltern. Hm? Wie viele Kinder seid ihr? Vier. Vier, mhm. Warum ist der Bruder böse? Ja, mein Bruder ist, wie soll ich das jetzt ausdrücken, extrem kriminell, würde ich mal sagen. Mhm. Weil, extrem kriminell? Ja, der hat schon eigentlich fast mit allem zu tun. Was hat er? Also Falschgeld, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Raub. Ja, und dann eben noch so halt weiter. Mhm. War er schon im Knast? Nee, der war vor Gericht und kam dann nur auf Bewährung raus, also im Knast. Bis dahin kam er noch nicht. Was war denn das für dich auch Schlimmste, was er bisher angestellt hat? Ja, für mich war das Schlimmste eigentlich das mit dem Falschgeld. Und was hat er da gemacht? Er wird ja kein Geld gefälscht haben. Ja, für ihn war das eigentlich, wie soll ich das sagen, nur so ein kleiner Joke oder irgendwie so. Weil der hatte sich das Geld drucken lassen. Mhm. Ja, und dann auch nicht nur so ein paar, sondern mehrere. Er hat sich das Geld drucken lassen? Ja. Von irgendwelchen professionellen Fälschern? Nee, einfach so ein Computer, so selber. Aha. Und dann ja. Und das Geld... Und hat dann das Geld in seiner Tasche, hat er damit angegeben und was weiß ich und dann... Und dem Mann, dem ist es gelungen, der hat das mit dem Computer nachgemacht, das Geld? Ja, mit dem Scanner, einfach rein. Mhm. Und das Geld hat er dann tatsächlich ausgegeben und sich dafür... Nee, hat er nicht ausgegeben, aber... Der hat damit angegeben und er hat es an den Leuten dann verteilt und so kam das dann rum. Mhm. Und dann kam das dann irgendwie raus, dass dann irgendwelche Leute mal damit durchgekommen sind. Mhm. Ja, und dann kamen die nach Hause alles, ja, wurde alles kontrolliert und dann... Und wegen dieser Sache stand er auch vor Gericht? Ja, nicht nur wegen dieser Sache, auch wegen anderer Sachen. Mhm. Was war denn noch ein anderes Beispiel vielleicht, wo du auch dachtest, oh, das ist doch eine Nummer zu doll jetzt? Ja, da, also, was ich nicht gut fand, hat er auch immer einmal eine Körperverletzung an seiner eigenen Freundin. Mhm. Und was hat er mit... kannte die Freundin auch und so ganz gut eigentlich. Was hat er mit der Freundin gemacht? Ja, so ganz genau weiß ich nicht, aber der muss sie wohl geschlagen haben. Mhm. Und dann hat er auch eine Anzeige von ihr bekommen und heute war auch das Gerichtstermin. Heute? Ja. Ach so. Da hat er auch nur 100 Arbeitsstunden und... Ja, immer so haarscharf am Knast vorbei im Moment. Haarscharf. Wie verhält sich dein Bruder dir gegenüber denn? Ist er zu dir auch manchmal ätzend und ungerecht? Nee, eigentlich habe ich ein gutes Verhältnis mit ihm, nur die Sachen, die er da eben abzieht, die gefallen mir nicht und nicht nur mir, auch meiner Familie. Und ja, wie erklärst du dir das denn? Du scheinst ja ganz anders drauf zu sein und hast auch ein anderes Unrechtsbewusstsein. Ja, warum ist er, wie er ist? Ja, ich weiß nicht, weil er ist vielleicht der Älteste, wurde zu sehr verwöhnt und der ist auch arbeitslos und ich gehe ja noch zur Schule. Und aber werden nicht meistens immer die Jüngsten verwöhnt? Nee, kann man nicht sagen eigentlich. Ja. Und der war eigentlich, ja, wie soll ich das sagen, der Erste und dann wurde er gut behandelt und so, wurde verwöhnt und dann plötzlich wurde er auf einmal zum schwarzen Schaf. Mhm. Wie lange geht denn das schon so, dass er immer sich so in dem halb rechten... wie lange das geht, weiß ich nicht, aber also ich habe, wo ich das erste Mal was mitbekommen habe, war glaube ich, wo er 16 war oder so. Mhm. Ich bin ja 14 sage ich. Ich bin 18 und er ist 20. 2 Jahre jünger bist du. Damals war ich ja 14. Ja. Hat schon noch nicht so viel Ahnung von solchen Sachen. Ja, das muss für deine Eltern doch dann auch, oder für eure Eltern auch sehr schlimm sein. Für meine Eltern ist das auch schlimm, weil die können sich dann auch nicht so vor den anderen blicken lassen und das gefällt denen auch nicht. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu deinem Bruder hast. Würdest du so weit gehen und sagen, eigentlich ist es auch ein freundschaftliches Verhältnis, was du mit ihm hast? Ja, kann man sagen eigentlich, aber... Könntest du denn dann nicht als Bruder, der nur 2 Jahre jünger ist, du bist ja jetzt auch nicht mehr der Kleine eigentlich, Einfluss auf ihn nehmen und ihn vielleicht so ein bisschen auch in die richtige Richtung wieder drücken? Ja, das habe ich auch schon oft probiert, aber es klappt nicht. Mhm. Vielleicht liegt es an ihm, an seine falschen Freunde und so. Was macht er denn vom Beruf? Der ist arbeitslos. Mhm. Hast du was gelernt? Nee, hat er nicht. Wie, warum das nicht? Ja, weiß ich nicht, hat er irgendwie keine Lust mehr. Wurde auch, ist auch von der Schule und so rausgeflogen. Mhm. Wie ist das bei dir? Bist du in der Lehre? Ich gehe noch zur Schule. Mhm. Was hast du vor zu machen? Ich mache mir jetzt mein Abitur, letztes Jahr. Und danach wollte ich vielleicht eine Ausbildung machen. Ach, dann vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Ich weiß ja nur eure ganzen Familienverhältnisse nicht so genau. Aber dass du ihn vielleicht irgendwie überzeugen könntest, mit Argumenten, mit guten Argumenten, dass der, ich meine, es ist ja noch früh genug, er ist ja erst 20, dass der zumindest eine Lehre macht. Ja. Du, Domian, mein Bruder ist ja jetzt auch neben mir, der Hassan. Wenn er mit mir sprechen will, gerne. Ja, dann gebe ich ihn mal. Ja, gerne, klar, sehr gerne. Guten Abend, Domian. Hi. Alles klar bei dir? Ja, wie heißt du? Ich bin der Hussein. Hussein, ja. Hussein und Hassan. Ja, mein Bruder, der Hassan. Ja, genau. Mhm. Hast du gerade alles mitgehört, was er erzählt hat? Ja. Was, wie stehst du denn du selbst dazu, zu den ganzen Aktionen? Ja, weiß nicht, ich finde das ganz normal. Du findest es normal? Ja. Aber du bist doch immer haarscharf am Knast vorbei. Bitte? Du bist doch immer so haarscharf am Knast vorbei. Ja, dann springe ich über die Mauer, ne? Ist ja kein Problem für mich. Das heißt, du willst dann aus dem Knast ausbrechen? Ja. Ist aber alles ein bisschen kurz gedacht, ne? Ja, was soll ich denn machen? Nee, ich habe gerade zu Hassan gesagt, du bist 20 Jahre alt, ne? Ja. Was für einen Schulabschluss hast du? Gar keinen. Gar keinen. Mhm. Wäre das nicht eine gute Sache, wenn du vielleicht als ersten Schritt mal versuchst, einen Schulabschluss nachzuholen? Ja, den wollte ich nachholen, aber ich habe das abgebrochen. Warum? Weiß nicht, ich konnte das nicht mehr tragen mit der Schule und so, dass sie es. Also es wäre schon mal gut, wenn du einen Hauptschulabschluss hättest. Ja, das wäre gut, aber. Um irgendwann vielleicht auch mal eine Lehre zu machen. Was würde dich denn so interessieren? Auf was stößt du so? Ich habe so keine Interessen so. Glaube ich dir nicht. Hast du bestimmt. Irgendwas, was dir Spaß machen würde? Nee, eigentlich macht mir gar nicht Spaß. Mhm. Gar nicht. Wie stellst du dir denn dein Leben so vor demnächst? Ja, weiß nicht. Ist mal schauen, ne? Was? Mal schauen. Aber ist doch eigentlich auch ziemlich trist und übel, einfach nur so vor sich hinzuleben, nichts im Rücken zu haben, quasi kriminell zu werden, ja, oder richtig? Was? Da hast du auch recht. Ja. Also deswegen dachte ich gerade, also wenn du dich dazu aufraffen könntest, fände ich eine gute Sache, wenn du zumindest einen Schulabschluss bekommen könntest. Glaube mal nicht, dass es so einfach ist, aus einem Knast abzuhauen. Und dann bist du vorbestraft. Und dann kommst du immer mehr rein in den Strudel. Dann kannst du dir irgendwann ein ordentliches Leben abschminken. Mhm. Dann bist du ein Krimineller und hängst in der Gosse, Hussein. So wird's kommen. Ja, kann schon sein. Ja, ich finde, du hast einen netten Bruder. Den fand ich gerade sympathisch. Ja, der ist in Ordnung. Ja, halt. Mit dem verstehe ich mich. Ja. Sehr gut. Dann nimm der Einzige aus der Familie, mit dem ich mich verstehe. Ja, dann nimm doch seine Meinung ernst. Und er hat eine gute Meinung, finde ich. Ja. Ich wäre froh, wenn ich so einen netten Bruder hätte. Ja, der ist auch ein lieber Kerl. Da sei stolz drauf. Ja. Ja, und verhalte dich so, dass dein Bruder auf dich auch stolz sein kann. Im Moment ist er nicht stolz auf dich, was du machst alles. Mhm. Das finde ich eine wichtige Sache. Ja. Grüß den Hassan. Ja, okay. Mein Lieber, alles Gute. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, tschüss. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Ja, das machen wir so. Leg mal auf. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay. Alles Gute, tschüss. Darf ich wieder Leute grüßen? Ja, okay, einmal. Ich grüße Basta Suflen City and Ünal, Easy, Caroline and Blackie. Okay, alles danke, klar. Tschüss. Schönen Abend noch. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. So, unser Thema heißt böse Kinder. Es geht weiter mit Stefan, und Stefan ist 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hi Domian. Stefan, guten Morgen. Morgen. Ich war ein böser Junge. Du warst ein böser Junge? Ja, ich war. Aber ich hätte noch zwischendurch mal eine kurze Frage. Du hattest vor einer Zeit einen Brief gekriegt von jemandem, der dir gedroht hatte, wenn du nicht mit deiner Sendung aufhörst, hat er dich umbringen. Hast du da nochmal was von gehört eigentlich? Die Sache hat sich erledigt. Hat sich erledigt? Mhm. Haben sie den Typ wenigstens erwischt, oder? Die hat sich erledigt. Ich möchte dazu nichts mehr so, ja, sagen. Gut. Okay. Also ich war ein böser Junge gewesen. Du warst ein böser Junge gewesen. Ja, und zwar folgendes, mit 11 Jahren bin ich mit meinen Eltern, also ich komme aus dem Ruhrpott, da ist ja ziemlich Mitte Ghettos, da war Ghetto nicht, war so eine Art Ghetto gewesen. Mhm. Ja, mit 11 Jahren bin ich da in so eine Clique reingekommen, waren so 20 Leute ungefähr gewesen. Und dann wird angefangen mit Autos knacken, Diebstahl, Autoradios knauen. Mit 11 Jahren schon? Mit 11 Jahren schon. Dann haben wir Autos geknackt und räuberische Erpressung, Leute zusammengeschlagen und sowas alles. Sag mal, waren die anderen älter als du oder war das wirklich eine Kindergang? Nein, das war von 11 bis 20 so. Also warst du einer mit der Jüngsten dann, ne? Ja, ich war mit der Jüngsten. Wie bist du da reingeraten überhaupt? halt, als ich da in diese Gegend gezogen bin, dann habe ich zwei, drei Leute da, die auf der Straße da auch gewohnt haben, kennengelernt und die haben gesagt, ja, kommst du halt mal mit, wir kennen ein paar Leute, die sind ganz in Ordnung, klar. Ich kam aus dem, ich habe 3 Jahre lang in Kudorf gewohnt, holländische Grenze da unten am Niederrhein und da war also gar nichts los gewesen, da war am Arsch der Welt. Klar, dann freut man sich, ich kannte da keinen, freut man sich, wenn man Leute kennenlernt. Ja, und mit dem bin ich dann halt auch mitgegangen und dann fingen sie an, ja, und wolltest du nicht ein bisschen Geld nebenher machen, Taschengeld reicht doch nicht und sowas alles. Ja, und dann bin ich da mitgegangen, ja, und dann habe ich halt gelernt, wie man Autos kurz schließt und sowas. Ja, erwischt haben sie mich bei räuberischer Erpressung und sowas. Wie alt warst du da? Da war ich, allererste Mal war ich 16 gewesen. Also, das war eine kriminelle Karriere von 11 bis 16 unerwischt zu sein. Nee, da ging noch länger, da ging noch bis, also bis 16, ohne dass ich erwischt wurde. Ja. Ja, mit 16 wurde ich halt das erste Mal erwischt, da bin ich zu diesem Typ hin, von dem wir das halt Geld erpresst hatten, dem haben wir ein Auto geklaut. Da haben ihn halt gesagt, ja, du kriegst halt Auto nur wieder, wenn jetzt 500 Mark hinterlässt. Ja, und ich war halt derjenige, welcher der Geld abholen sollte. Ja, und bevor ich mich umgeguckt habe, war da überall Kriminalpolizei gewesen. Ja, da war, war das erste einzigste Mal, dass ich im Gefängnis war, eine Nacht U-Haft gewesen. Ja, und dann kam halt die Verhandlung. Ich bin glimpflich mit 600 Mark Geldstrafe weggekommen. Also war sehr glimpflich. Wie in Amerika wärst du in Einzelhaft gekommen in dem Alter? Ja, zum Beispiel mit dem kleinen Jungen, der eigentlich ein Witz ist. Ja. Ja, das zweite Mal war dann gewesen, auch wegen räuberischer Erpressung. Da wurde aber nachher auf Nötigung, weil der schuldete dem Kollegen noch Geld, der hat einen Mofa von ihm kaputt gefahren. Das war dann keine Lehre, dass sie dich einmal gepackt haben. Du hast weitergemacht dann. Nein, das zweite war eigentlich nur ein dummer Zufall gewesen, dass ich damit reingekommen bin. Der Kollege, der kriegte noch Geld von ihm, weil die einen Mofa kaputt gefahren hatten von ihm und da war 100 Mark Schaden und er wollte halt Geld eintreiben. Ja, und ja, dann haben wir halt alle Mann auf ihn eingeprügelt. Dann habe ich halt ein paar Wochen später von der Polizei den Brief gekriegt. Dann ging das aber nur als Nötigung mit Versuch der schweren Körperverletzung. Wie schwer war der Junge denn verletzt? Das ging ja, das war ein blaues Auge gewesen, eine blutige Lippe und eine angebrochene Rippe war das, glaube ich, gewesen. Sag mal, Stefan, all die Jahre von 11 bis 16, 17, wie lange das auch ging, was haben deine Eltern, die haben das doch mitbekommen, was haben die gesagt? Nein, die haben das halt bis 11, bis ich das erste Mal verurteilt bin, haben die gar nichts mitbekommen. Gar nichts mitbekommen, die haben gedacht? Das hieß dann immer, ja, ich schlafe beim Kollegen und dann sind wir dann halt nachts da losgezogen. Aber als du dann zum ersten Mal gepackt wurdest, da ist für die wahrscheinlich eine Welt zusammengebrochen, oder? Zu der Zeit saß mein Vater selber im Gefängnis. So. Er hat eine Hehlerware gekauft, wusste aber nichts davon und er ist dann voll, also er ist wirklich reingerutscht, er wusste da nichts von. Er hat da 2 Fernsehapparate gekauft unter der Hand. Waren jetzt diese Erpressungsgeschichten die schlimmsten Sachen, die du angestellt hast? Ja, da war eigentlich das Schlimmste. Dann war die letzte Verurteilung war vor 1,5 Jahren gewesen. Wegen was? Das war Vortäuschung einer Straftat. Vortäuschung einer Straftat. Was ja, hast du denn gemacht? Ja, das war gewesen, ich hatte mir, also ich bin gelernter Fahrradmechaniker. Ich hatte mir so nach und nach mein Traumfahrrad zusammengebaut, hatte da wertschätzen lassen und da waren knapp 4.000 Mark gewesen. Ja, und dann habe ich das halt auseinandergepflückt und in Anzuteilen verkauft. Die haben zur Polizei gegangen und habe gesagt, die haben mir das geklaut. Ja, und die sind mir dann halt auf die Stiche gekommen, weil die Felgen, das sind Spinnery-Carbon-Felgen, da kostet ein Stück fast 1.000 Mark von. Ja, und dann, wo hast du das her? Weil die Seriennummer eingraviert haben. Ich verstehe. Ja, das hab ich. Bitte? Ich verstehe, was du da eingefädelt hast, ja. Ja, und dann, ja, die habe ich von dem und dem gekauft, ja, und dann war ich halt am Arsch gewesen. So haben sie gesehen, der hat das geklaut gemeldet, so, der hat die Felgen dem aber verkauft. Da bin ich, weil zu der Zeit war meine Verlobte schon schwanger gewesen. Das war vor 1,5 Jahren, sagst du? Das war vor 1,5 Jahren. Ja, knapp 1,5 Jahre war das gewesen. Letztes Jahr im Sommer war das, genau. So, du hast gerade unser Gespräch aufgemacht und hast gesagt, ich war ein böses Kind. Ja, ich war ein böser Kerl. Du bist heute... Die Verurteilung mit 20 Sozialstunden, also war sehr glimpflich, weil sie halt schwanger gewesen war und habe ich erklärt. So, und ja, jetzt bin ich halt, habe wieder Arbeit, war damals auch arbeitslos, habe wieder Arbeit, bin jetzt Familienvater, sehr glücklich sogar, habe meine eigene Wohnung jetzt und alles. Also mein Leben, das geht jetzt... Ich habe mit den Leuten auch nichts mehr zu tun von früher. Ich habe jetzt einen anderen Freundeskreis. Also kann man sagen, dass so die Frau, das Kind, die Familie dich wieder so auf den rechten Weg geführt hat? Ja, das war ein Ansporn für mich, endlich damit aufzuhören, weil ich sag mal, wer hat schon Lust, sein Kind vom Gefängnis aus aufwachsen zu sehen? Gute Einstellung, ja. Und wo sie dann halt schwanger wurde, also wo der Gerichtstermin war letztes Jahr, da war ich auch schon wieder am Arbeiten gewesen und alles. Und die Richterin hat halt gesagt, wenn sie ihr Leben so weiterführen, dann werde ich nochmal ein Auge zudrücken. Aber lassen Sie sich nicht nur mal hier sehen, dann, naja, dann bin ich reich, sagt er. Und ich sag einfach mal, meine Tochter, die ist jetzt knappes halbes Jahr alt. So, ich bin sehr glücklich und alles. Ich habe auch vor, nächstes Jahr zu heiraten. Also alles im grünen Bereich. Alles ist wieder gut geworden. Wunderbar. Also es hätte auch ganz böse sich weiterentwickeln können. Ganz schlimm, naja. Vor allem, wo du so früh angefangen hast. Ne? Aber das ist wieder das beste Beispiel, dass Menschen sich noch ändern können. Aber die Menschen müssen das auch wollen. Ne? Ja, und die müssen die Einsicht auch haben, sonst passiert, von alleine passiert das nicht. Ja, aber ich sag vielleicht, wenn ich meine Verlobte nicht gehabt hätte und sie nicht schwanger gewesen wäre, wer weiß, ob ich dann damit aufgehört hätte. Mhm. Kann ja auch keiner wissen. Also eine glückliche Fügung. Ja, eine glückliche Fügung. Grüß die Familie, alles Gute. Mach ich. Mein Lieber. Kann ich ein Autogramm von dir haben. Ja, wir rufen dich auch nochmal an wegen der Adresse. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich Janine, 22. Stimmt das, Janine? Ja, hi Domian. Janine. Ja. Ein böses Kind? Ich bin ein ganz böses Kind. Du bist ein ganz böses Kind? Ja. Wobei du spontan ganz sympathisch wirkst, muss ich so sagen, so wie du guten Tag sagst. Ja, danke schön. Okay, erzähl mal von dir. Ja, also ich habe versucht, meine Mutter umzubringen. Oh, das muss ich natürlich wieder alles zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe. Ja. Du lieber Himmel, du hast versucht, deine Mutter umzubringen. Ja, das habe ich natürlich nur getan, weil ich in einer totalen Notlage war. Mhm. Erzähl mal davon, was da passiert war. Also meine Mutter hat mich geschlagen. Wie alt warst du da? Ach, das war, ja, da war ich 12 bis ungefähr 16, 17. Mhm. Meine Mutter hat mich geschlagen mit einem, ja, mit einer Peitsche, mit einem Kleiderbügel, mit allem, was ihr gerade in den Weg kam. Also brutal. Sehr brutal, ja. Wann hat sie dich geschlagen? Aus welchen Anlässen? Also ich war die älteste von zwei Geschwistern. Also ich habe noch zwei Brüder und ich war die älteste Schwester. Und ja, meine Mutter wollte halt, dass ich den Haushalt führe, ganz alleine. Mhm. Sie hat noch nebenbei gearbeitet als Putzfrau. Und ja, und ich wollte halt immer, dass meine Brüder auch Pflichten im Haushalt übernehmen. Mhm. Und das konnte sie nie akzeptieren. Sie meinte halt, ich bin eine Frau und ein Mädchen und ich muss dann halt alles machen. Und wenn du das denn nicht so gemacht hast, wie sie wollte, hat sie dich geschlagen? Genau. Bis zu deinem 16. Lebensjahr? Ja, 16, 17 ungefähr, ja. Wie alt warst du, als du versucht hast, sie umzubringen? 17. Was genau ist da passiert? Erzähl das mal. Also meine Mutter hat mich geschlagen, extrem geschlagen, durch die ganze Wohnung. Ich bin halt ins Schlafzimmer geflüchtet, ins Schlafzimmer von meinen Eltern. Und da hat sie sich auf mich gestürzt. Hat sie auch einen Gegenstand in der Hand gehabt? Nein. Nein, also mit den Händen geschlagen? Genau. War sie dir körperlich überlegen auch? Ja, natürlich. Also sie war ziemlich korpulent. Und ja, ich wusste nicht, ich hätte mich nie getraut, mich gegen sie zu wehren. Hätte ich nie gemacht, weil, wie gesagt, ich war 17 und ich hätte mich nie getraut, die Hand gegen meine Mutter zu erheben. Gut, jetzt seid ihr in ein Zimmer gekommen und sie hat sich auf dich geworfen, sagst genau. du? Genau. Und dann? Sie hat mich gewürgt und ja, halt versucht mich, ja, sie hat mich gewürgt und ich hatte totale Todesangst und Panik und wollte mich halt wehren und hab, ja, in diesem Kampf habe ich mich auf sie gestürzt und hab sie gewürgt und so lange, bis sie bewusstlos war. Also ich sehe euch beide auf der Erde liegen, die eine wirkt die andere und hin und her erstmal. Ja. Einmal sie auf dir und dann hast du dich wehren können und dann lagst du auf ihr. Genau. Und dann hast du sie gewürgt. Ja. Ja, und dann? Ich habe sie so lange gewürgt, bis sie bewusstlos war. Bis sie nichts mehr von sich gegeben hat, kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben hat. Also ich war in Panik und ich hatte Angst. Kannst du dich überhaupt noch genau erinnern, was da in dir vorgegangen ist in dem Moment des Würgens? Ja, ich wollte halt nur, dass sie von mir ablässt. Und ich wollte halt, dass sie aufhört. So, jetzt lag deine Mutter bewusstlos unter dir. Und dann? Ganz genau. Und dann habe ich halt, ja, ich habe erstmal realisiert, was überhaupt passiert ist. Weil vorher, das war alles nur Reflex. Und ja, dann lag sie da bewusstlos und ich habe halt, ja, ich habe die Polizei angerufen beziehungsweise die Feuerwehr und habe halt geschildert, was passiert ist. Ja, dann sind die auch gekommen. Und währenddessen lag sie immer noch bewusstlos, ja. Oder? Ja. Ja, und dann? Na, es sind halt vier Leute reingekommen in unsere Wohnung, zwei Polizisten und zwei Sanitäter. Und ja, haben halt meine Mutter wieder belebt sozusagen. Ich meine, sie war mittlerweile schon wieder bei Bewusstsein und haben sie in der Trage abgeführt, beziehungsweise ja, sie ist halt weggetragen worden. In ein Krankenhaus. In ein Krankenhaus, genau. Und ja, ich wurde halt verhört. Und ich hab noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt. Ich war mir dessen überhaupt nicht bewusst. Wie endete denn dann dieses Verhör? Wurdest du mit auf die Wache genommen oder wurdest du auf der Wache wurdest du? Ja. Musstest du, kamst du in Untersuchungshaft? Nein. Nein. Das nicht, nein. Also, du bist dann am gleichen Abend irgendwann wieder nach Haus gegangen? Nein, bin ich nicht. Ich wurde in ein Heim eingeliefert. Direkt doch an dem Abend? Ja. An dem Tag? In ein Kinderheim, genau. Ein Kinderheim. Mit 17? Ja. Und wie ging das dann weiter? Ja, es ging so weiter, dass ich halt in ein Heim gekommen bin. Mhm. Da war ich bis zu meinem 19. Lebensjahr. Ich habe zurzeit mein Abitur gemacht. Mhm. Wann hast du denn dann, nach wie vielen Tagen oder Wochen, das erste Mal wieder von deiner Mutter gehört? Erstmal gar nicht. Erstmal gar nicht. Erstmal gar nicht. Meine Mutter wollte überhaupt keinen Kontakt mehr mit mir haben. Mhm. Aber man hat dir doch wahrscheinlich gesagt, dass es ihr gut geht oder dass sie wieder aus dem Krankenhaus raus ist. Ja. Oder? Ja, das ja. Mhm. Also sie selber nicht, meine Verwandten haben mir das gesagt. Mhm. Sie wollte mit mir überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Mhm. Und sie hat sämtliche Verwandten und Bekannten von mir angerufen und gesagt, dass ich halt ein böses Kind bin, wobei wir wieder beim Thema wären. Mhm. Und ja. Hast du denn irgendwelche, gab es für dich denn irgendwelche rechtlichen Konsequenzen noch? Wurdest du angezeigt? Nein. Gar nichts? Nein, gar nicht. Mhm. Meine Mutter hat überhaupt nichts gemacht, also sie hat mich nicht angezeigt, gar nicht. Mhm. Und ja, die vom Jugendamt haben mir halt gesagt, dass ich in Notwehr gehandelt habe. Mhm. Und mir deswegen nichts passieren könnte. Mhm. Nun, hast du dich selbst gemeldet zu dem Thema böse Kinder? Ja. Siehst du das denn selbst auch als Notwehr oder gibt es doch in dir ein schlechtes Gewissen, das dir sagt, ich habe schon Unrecht getan, auch wenn es vielleicht Notwehr war? Wie siehst du diese Tat oder diesen Vorgang heute? Also ich würde sagen, ich habe Unrecht getan. Mhm. Natürlich. Also, na gut, ich wurde von meiner Mutter geschlagen und nicht gut behandelt, aber ich glaube, es hätte nicht zu dieser Situation kommen müssen. Mhm. Ich habe einfach überreagiert. Mhm. Seltsam ist ja auch, du hast gerade gesagt, dass deine Mutter dir eigentlich körperlich überlegen war, dass du es denn dennoch geschafft hast, ja. Ne? sie zu bezwingen quasi. Ne? Ja, ich war halt wahrscheinlich so in Panik und ja, in Angst, ja, ja. Dass ich es halt geschafft habe. Mhm. Du bist doch heute. Ja. Ja. Du bist heute 22 Jahre alt. Ja. Hast du bis heute irgendwann nochmal Kontakt mit ihr gehabt? Also ich habe zwischendurch mal Kontakt mit ihr gehabt. Ich habe kurz mit ihr telefoniert. Mhm. Und es ist bis heute so, dass sie jeden Kontakt mit mir ablehnt. Hast du dich ihr gegenüber mal geäußert? Hast du ihr mal einen Brief geschrieben und hast dich erklärt? Hast du? Ja, habe ich gemacht, ja. Aber keine Reaktion? Nein. Mhm. Ich verstehe bis heute nicht, warum sie den Kontakt mit mir abgebrochen hat, weil normalerweise müsste jeder normale Mensch verstehen. Mhm. Also was, ja, müsste mich verstehen. Mhm. Weißt du, ich war einfach in Panik und in Angst und ja, ich... Vielleicht schämt sie sich ja auch sehr und hat vielleicht auch ein sehr schlechtes Gewissen oder fühlt sich halt auch schuldig. Hat sie bis jetzt nie gesagt. Mhm. Mhm. Ja. War denn eigentlich an diesem Abend, als das passiert ist, das war ein Abend, ne? Ja. Ja. Was war da denn eigentlich vorgefallen, dass so eine ungeheure Wut entstand und es alles so eskalierte? Ja, das war so, dass meine Mutter eigentlich von mir immer erwartet hat, dass ich keine Männerkontakte habe. Mhm. Und ja, ich war auch ziemlich brav in Anführungsstrichen und habe mich nie mit Männern getroffen oder mit Jungs in meinem Alter. Mhm. Ja, und an diesem Abend war es halt so, dass wir zusammen in der Disco waren. Du mit deiner Mutter? Nein, mit Freundin. Mhm. Ich war mit Freundin in der Disco und kam halt erst spät zurück, sehr spät, circa 1 Uhr oder so. Ja, und das konnte sie nicht so ganz akzeptieren, hat mich gefragt, was das ist und hat mich sogleich als Hure und Nutte beschimpft. Mhm. Und ich würde mich ja mit irgendwelchen Männern einlassen und so weiter. Das war überhaupt nicht angebracht, weil ich war nie so in dem Alter. Ich war nie so. Mhm. Also ich finde, dass du noch erstaunlich, ich würde mal sagen, doch erstaunlich positiv. Nein, positiv kann man nicht sagen, aber doch noch mit einer gewissen Nähe über deine Mutter sprichst. Wenn ich das so alles höre, die hat dich geschlagen von 12 bis 17, hat dich sehr streng in den Händen gehalten. Ja. Gab es denn nicht Zeiten oder vielleicht heute immer noch, wo du auch so einen Hass auf sie verspürst? Ja. Das extrem, doch. Ja. Doch. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe eine Therapie gemacht, weil ich damit überhaupt nicht klargekommen bin. Mhm. Mit dem ganzen Hass auf meine Mutter und mit dem, was sie mir angetan hat, eigentlich, muss man ja sagen. Mhm. Und die Therapeutin hat mir halt in der ersten Stunde schon gesagt, ich sollte mir vorstellen, ja, was ist positiv und was ist negativ. Ich sollte 5 positive Aspekte von meiner Mutter ihr sagen. Mhm. Und da hatte ich schon echt Schwierigkeiten. Mhm. Und hatte auch Albträume und so weiter. Ich habe meine Mutter gesehen, wie sie im Sarg in einen Ofen geschoben wurde und so weiter. Also es war ziemlich heftig gewesen. Warum hat die Therapeutin diese Frage gestellt? Mit welchem Zweck? Ja, um mich vielleicht mit mir selber zu versöhnen oder mit meiner Mutter zu versöhnen. Mhm. Ne? Weil es gibt ja nicht nur schlechte Sachen. Mhm. Wie sieht denn das jetzt aus? Würdest du denn trotz allem, was vorgefallen ist, dir wünschen, irgendwann, es muss ja vielleicht nicht jetzt gleich morgen oder nächsten Monat sein, doch nochmal in Kontakt mit ihr zu kommen? Ich hab's ja immer versucht. Sie wollte es ja nicht. Na, ich meine, ich habe das anders verstanden gerade. Vielleicht in Kontakt auch, dass sich das Verhältnis wieder normalisiert. Also willst du nur reden oder willst du auch gerne eine gemeinsame Zukunft irgendwie wieder gestalten mit ihr? Also ich würde erstmal reden. Ich würde erstmal mit ihr das Ganze klären wollen. Mhm. Und dann würde ich vielleicht ja einen weiteren Kontakt wollen. Aber sie will ja nicht. Also ich glaube, dass ich mich mit meinem spontanen Eindruck gerade nicht getäuscht habe. Mhm. Was heißt das? Nein, das heißt, ich habe gesagt, du sagst, ich bin ein böses Kind. Und habe ich gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie du guten Tag oder wie du mich ja begrüßt hast. Das klingt sehr sympathisch. Ich glaube auch nicht, dass du ein böses Kind bist. Ich glaube, was du jetzt erzählt hast, wenn das so der Wahrheit entspricht, davon gehe ich aus. Das ist so, ja. Ja, davon gehe ich wirklich auch aus. Ja. Dass das nachvollziehbar ist, was du da gemacht hast. Ja gut, na klar, es ist nachvollziehbar. Und wenn du in einer Todesangst warst und in einer Notsituation, war es wirklich eine Notwehr. Obwohl ja gut, aber was ich getan habe, ich habe meine Mutter fast umgebracht. Ich meine, das muss man erstmal bewältigen oder das muss man erstmal verarbeiten. Mhm. Aber du hast sie nicht umgebracht und du hast sofort die Polizei angerufen und hast sofort den Krankenwagen. So muss man es ja auch sehen. Natürlich hätte etwas ganz Schlimmes passieren können, was du dein Leben lang nicht hättest loswerden können. Also aber ich glaube, wenn meine Mutter gestorben wäre, ich hätte mich umgebracht. Das hätte ich überhaupt nicht verbinden können. Es ist ein gravierender Vorgang, der da passiert ist. Das ist mir schon völlig klar. Und den will ich eigentlich so wegwischen, indem ich sage, ja, war ja nur Notwehr, ist ja okay. Dass das eine große Nachwirkung in dir hat, ist mir auch klar. Soll es ja auch haben. Aber man muss aber auch die andere Seite sehen, in welcher Lage du warst oder seit Jahren warst und wie du dich auch danach dann direkt verhalten hast. Finde ich alles wichtig zu berücksichtigen. Mhm. Liebe Janine, ja. Wie lebst du jetzt? Hast du eine eigene Wohnung? Ja, ich habe eine eigene Wohnung. Ich habe meine Ausbildung jetzt fast beendet. Als was? Buchhändlerin. Als Buchhändlerin, ja. Schöner Beruf. Ja, finde ich schon. Ja, ist ganz schön, ja. Alles Gute für dich. Ja. Hast du einen Freund? Nein. Das nicht? Nein, noch nicht. Aber das kann ja noch kommen. Ja, hoffe ich. Alles Gute, Janine. Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt haben wir 1.33 Uhr und 50 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. We'll be right back. 1.35 Uhr, 5 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema böse Kinder. Ich möchte mit bösen Kindern reden. Ich möchte mit Eltern sprechen, die meinen, böse Kinder zu haben oder die böse Kinder haben. Oder vielleicht auch, das hatten wir gerade ja bereits schon mit Leuten, mit jungen Leuten, die von sich sagen, ich war verdammt hart drauf damals und ich glaube, ich war ein böses Kind oder ein sehr böses Kind. Heute sehe ich es anders, heute tut es mir vielleicht leid. Oder vielleicht auch mit Leuten, die sagen, ich war es, ich bin es immer noch und es tut mir überhaupt nicht leid. So bin ich halt. Böse Kinder. Telefonnummer 0800 5678 111. An dieser Stelle schon mal ein Hinweis für nächste Woche. Am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, fällt diese Sendung hier aus, weil wir Feiertag haben in Nordrhein-Westfalen. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, nächste Woche, da ist Promi-Besuch hier angesagt bei Domian. Max Schautzer wird hier sein. Max Schautzer sitzt neben mir und er wird sich dann euren Fragen stellen. Ihr könnt eine ganze Stunde mit Max Schautzer und mit mir hier plaudern und plauschen, Fragen stellen, Kritik üben, was auch immer, alles zum Thema Max Schautzer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Böse Kinder heute. Jetzt ist in der Leitung am Telefon Ronny und der ist 19. Ja, hallo Domian. Ronny, schönen guten Morgen. Ja, also ich habe 96, also da war ich ziemlich übel drauf, habe ich gerade erfahren, dass mein Vater gestorben ist. Mhm. Stiefvater hat mich dann auch noch runtergemacht. Ja, dann bin ich zur Bank gegangen, habe meine Mutter vom Konto auf mein Konto 3.500 Mark überwiesen. Wie konntest du das? Hattest du eine Vollmacht? Nee, gar nicht. Ich habe mich erkundigt bei der Bank, habe gefragt, was brauche ich? Die haben gesagt, ja, Vollmacht, das, das und das. Mhm. Und so. Ja, okay. Bin dann bei uns am Bahnhof hingegangen, zu einer anderen Bank, hat das da versucht. Sie hat mir sogar die Bankleitzahl noch eingetragen. Mhm. Ja, am gleichen Abend war das Geld noch drauf. Und dann bin ich abends dann... Moment, du verstehe ich, du hattest doch gar keine Vollmacht. Und ja, die haben es mir trotzdem überwiesen. Trotzdem also. Haben sie es überwiesen. Du hast ja. gesagt, ich bin der Sohn von Frau so und so und... Ich habe einfach den Überweisungsauftrag ausgefüllt und dann... Aber hast du eine Unterschrift gefälscht? Ich habe nur meine Unterschrift. Deine, und das hat so einfach funktioniert? Ja. Denn man soll es ja gar nicht glauben. Ja, also das war doch schon heftig. Allerdings, 3.000, 4.000? 3.500. 3.500, mhm. Ja, bin ich dann die Nacht auch nicht mehr nach Hause gegangen. Am nächsten Morgen bin ich dann ins Ausland abgehauen. Mhm. Frankreich, Belgien. Also hast du das Geld genommen, um erstmal dich aus dem Staub zu machen? Ja. Ja. Wohin jetzt? Holland, Belgien? Wohin weiter? Ja, England, mhm. Tschechien war ich noch. Mhm. Italien, ja. So die Länder, wo ich überhaupt schon mal hin wollte, also das war interessant. Ja. Na, nach anderthalb Monaten war es dann noch langweilig. Mhm. Na, dann bin ich doch wieder zu Hause. Da warst du mal 16 Jahre alt, ne? Ja, da war ich 16. Mhm. Hast du Papiere dabei? Ja, Personalausweis hatte ich. Und das gab keine Probleme so an Grenzen oder irgendwo? Nö. Na gut, war Europa, war es auch nicht so. Na, gravierend. Dann bin ich nach Hause, bei uns haben sie mich dann gekriegt. Nach wie vielen Wochen? Ja, nach knappen 6 Wochen. Mhm. Ja, von wegen, meine Mutter würde mich vermissen. Sie hat eine Anzeige gegen mich erstattet, wegen Betrug, angeblich Urkundenfälschung. Mhm. Ja, und dann bin ich zum Jugendamt. Ja, und dann ist noch Körperverletzung noch dazugekommen. Warum? Ja, weil, also die Körperverletzung ist schon 2 Jahre jetzt her, also ein Jahr danach. Mhm. Ist halt beim Fußball passiert. Hat mich angegriffen, ja, und dann... Konnte ich auch nichts für, habe ich dann auch dann eine gegeben, weil... Also einem anderen Kumpel? Ja, weil da lasse ich mich nicht unterkriegen. Mhm. Ja, dann noch irgendwie aus Jux und Dollerei Gehirn abgeschaltet und dann Scheibe eingeschlagen. Mhm. Das war aber schon, nachdem du dann zurückgekommen warst, ne? Ja. Als die 6 Wochen rum waren... wo hast du denn gewohnt? Wieder zu Hause oder im... Nee, beim Jugendamt. Also ich wollte auch gar nicht mehr zurück. Also in Heim irgendwo bist du gekommen. Mhm, ja. Hast du denn dann Kontakt zu deiner Mutter nochmal aufgenommen damals? Eine Bekannte hat gesagt, ich sollte mal immer sagen, ja komm, geh mal hin, entschuldige dich. Mhm. Ja, das habe ich dann so 4 Wochen immer hinausgezögert. Mhm. Ja, dann wollte ich, aber dann wollte meine Mutter nicht. Mhm. Na, und dann hat sie gesagt, ja, hat sie gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Habe ich gesagt, ja, alles klar, kann ich mit leben. Mhm. Sag mal, war denn das Verhältnis, ich vermute mal, dass das Verhältnis zwischen euch vorher nur auch nicht so dolle war, ne? Nee, ich habe meinen Vater überhaupt nicht gekannt. Also nur meine Mutter. Ja, okay, aber ich meine auch zwischen deiner Mutter und dir. Muss auch nicht so toll gewesen sein, das Verhältnis. Nee, gar nicht. Mhm. Hatte teilweise immer andere Freunde gehabt. Mhm. Na, und dann immer andere Leute, andere Typen immer bei uns in der Wohnung. Das war doch schon mies. Also du hast dich überhaupt nicht wohlgefühlt zu Hause, im Klartext. Mhm. So, dann hast du im Heim gewohnt, dann kamen noch die anderen Sachen dazu und dann wurdest du dafür belangt. Mit welchem, bist du im Jugendknast gewesen? Oder hast gar nicht. Also ich wurde vor Gericht gestellt, einmal wegen dem Betrug. Mhm. Urkundenfälschung haben sie mir nicht angehängt. Mhm. Musste ich 20 Arbeitsstunden machen, also war noch glimpflich. Mhm. Ja, und dann wegen der Scheibe, da musste ich 400 Mark Strafe zahlen. Ja, und jetzt musste ich heute auch noch mal hin, also zur Polizei, zur Vernehmung, weil ich angeblich einen guten Freund von beschimpft hätte und übelst vermöbelt hätte und so. Das ist ein bisschen eine neue Geschichte, ne? Ja, die ist jetzt vom 4.9. ist hier. Was ist denn überhaupt, du bist jetzt mittlerweile 19 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Ja. Wo lebst du im Moment? Ich habe eine eigene Wohnung. Du hast eine eigene Wohnung. Ja. Und machst du eine Lehre? Nee, ich bin zurzeit beim Bund. Du bist beim Bund, ah ja. Ja. Mhm. Wie läuft die Finanzierung? Wirst du noch unterstützt vom Jugendamt? Das zahlt alles der Bund. Zahlt alles der Bund im Moment, ja klar, ja. Dann ist das so. Hast du bis heute dann, auch seit dieser Zeit damals, nichts mehr von deiner Mutter gehört und gesehen? Ja, gehört schon. Wir haben ab und zu mal telefoniert und an Weihnachten mal gesehen. Aber das war es dann auch wieder. Aber du hast nicht das, das Gefühl, dass es so, dass das meine Mutter und es ist keine enge Verbindung da. Nee. Überhaupt nicht. Wie denkst du darüber, wenn du jetzt, liegt ja nun schon ein paar Jahre zurück, wie denkst du darüber, was du damals gemacht hast? Na, also, auf einer Seite fand ich das lustig, von wegen, weil man mit 16 viel rumgekommen ist. Mhm. Na, auf einer Seite finde ich das auch wieder nicht toll gewesen, also dass es nicht toll war. Du hast dich ja auch jetzt zu dem Thema böse Kinder gemeldet. Ja. Ne? Findest du denn, dass du ein böses Kind warst? Ja, weil das ist doch ein bisschen krass, schon seiner Mutter 300.000 Mark zu klauen. Finde ich auch. Aber ich finde auch, so ein bisschen, was du erzählt hast, das soll dich nicht entschuldigen. Aber ich finde auch, dass du eine böse Mutter hast. Ich bin eigentlich sonst mit ihr so eigentlich gut zurechtgekommen. Vielleicht habe ich mich auch immer blöd angestellt. Mhm. Ja, aber mich hat gerade auch schon so gewundert. Gut, du hast jetzt einmal da Scheiße gebaut. Du hast ihr da 3.500 Mark vom Konto geholt und bist abgehauen. Eigentlich macht sich jede Mutter unglaubliche Sorgen, wenn der Junge sechs Wochen weg ist. Und ist glücklich erstmal, dass er wieder da ist und geht sofort von sich aus dann auch ins ins Heim, wo immer er sich auch aufhält. Das hat sie alles nicht gemacht bei dir. Na, also ich habe rausgefischt, dass sie nach vier Wochen erst der Vermisstenanzeige gestellt hat. Also das war auch ziemlich übel. Eben. Also als ich das erfahren habe, so, dann hätte ich ruhig noch länger wegbleiben können. Weil das wäre gar nicht aufgefallen. Hat dich das nicht so ein bisschen traurig gemacht im Nachhinein? Ich habe mal zwar drüber nachgedacht, aber so richtig gefehlt haben sie mir nicht. Weil ich habe ja mal ein paar Freunde angerufen, habe denen gesagt, ja, ich bin gerade da und da, mir geht's gut. Na, das war's. Sag mal, Ronny, jetzt bist du beim Bund. Wie lange wirst du beim Bund bleiben? Bis Ende Februar. Bis Ende Februar, das ist nicht mehr lange hin. Wie sind denn deine Pläne dann? Ja, also ich wollte dann weiter Konditor machen. Als eine Lehre, als Konditor? Ich habe fertig gelernt. Ach, du hast fertig gelernt schon? Ja. Ach so, ja, wunderbar. Hast du einen Job in Aussicht? Noch nicht, also da kümmere ich mich noch drum. Aber ich habe bei mir auf der Straße direkt einen Konditor und er meinte, ja, kannst du direkt sofort anfangen. Also du hast nicht so die deutschen Sachen erlebt in den letzten Jahren und in deiner Kindheit. Hast du denn für dich auch so einen Entschluss gefasst, dass du sagst, ich will auf jeden Fall meiner Arbeit nachgehen und ich will auf jeden Fall nicht auf die schiefe Bahn geraten. Also haarscharf bist du ja auch schon wieder ein paar Mal daran da vorbeigeschlittert, ne? Ja, weil ich bin auch in so einer üblen Gegend aufgewachsen, also da ist was in mir drin. Also das kann man nicht abstellen. Hast du denn Freunde, die auch so ein bisschen in das Milieu hinein, so in dem Milieu leben? Ja, ich hänge noch sehr an denen, weil mit denen hatte ich auch den meisten Spaß. Und die will man dann halt nicht verlieren, weil die kenne ich jetzt über 10 Jahre. Aber Vorsicht, Ronny, aber Vorsicht. Ich meine, guck mal, du hast ja ein bisschen was aufgebaut. Du hast immerhin schon mit deinen 19 Jahren einen Abschluss, einen Lehrabschluss. Und hast auch vielleicht auch gute Chancen, jetzt eine Stelle zu kriegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass du auch viele Wünsche und Träume noch hast für dein Leben, die du gerne realisieren möchtest. Ja. Bestimmt, ne? Ja. Und das machst du dir natürlich alles kaputt, wenn du jetzt irgendwie Scheiße baust. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, was wegen heute rauskommt, weil es geht jetzt alles noch zur Staatsanwaltschaft. Naja, siehst du, du hast ja schon wieder sowas an der Backe, ne? Ja. Also ich möchte dich sehr bitten oder dich sehr ermutigen, dass du einfach ein Auge auf dich selbst auch wirst. Weil du all die Sachen doch auch erleben sollst noch, die du dir vorstellst und erträumst für die Zukunft. Na, aber ich habe jetzt jemand, also die sagt, oh, mach keinen Scheiß, ich will das nicht und so. Eine Freundin? Ja, eine gute Freundin. Ja, das ist ganz gut. Also es gibt schon jemanden in deiner Umgebung, der dich so ein bisschen bei der Stange hält. Ja, in deren Umgebung ist ein bisschen grob gesagt. Mhm. Hast du eine Freundin? Im Moment nicht, aber wir telefonieren immer. Ist eine ganz gute Freundin. Mhm. Ronny, alles Gute. Ja, und dann wünsche ich dir noch viel Glück. Vielen Dank. Nächste Woche, ne? Bei Domi, ach, bei Raab. Bei Stefan Raab, ja. Nicht diesen Montag, dann danach die Woche. Genau, ja. Tschüss, Ronny. Dankeschön, tschüss. Anna, 51 Jahre alt. Guten Abend, Domian. Ja, guten Abend, Anna, guten Morgen. Ich vermute mal, dass du von einem bösen Kind erzählen willst. Ja, möchte ich gerne. Ja? Um vielen Eltern auch Hoffnung zu geben, dass man immer an seine Kinder glauben soll. Ich habe heute, meine Tochter ist heute 22 Jahre, eine wunderbare Tochter. Aber sie war vorher nicht so wunderbar. Nein, nein. Wir haben so mit 12, 13 war sie etwa, haben wir erkannt. Vorher war sie ein sehr anpassungsfähiges Kind, ein sehr liebes Kind, dass unser Kind sich sehr veränderte. Mhm. Also alle Erziehungsmaßnahmen griffen einfach nicht mehr. Sie hat sich immer wieder selbst, wenn wir Verbote gegeben haben, komm bitte nach Hause um 10, dann blieb sie einfach weg. Wir haben hier nächtelang telefoniert, Angst gehabt, wir wussten nicht, wo unser Kind war. Das ist so eskaliert, wie so 15, 16, wie sie dann war, dass sie anfing, mich zu schlagen. Vor allem ich als Mutter habe es überwiegend abgekriegt. Ich hatte eine ganz, diese engere Beziehung zu meinem Kind. Mhm. Ist sie Einzelkind übrigens? Bitte? Ist sie Einzelkind? Jetzt haben wir hatten zu dem Zeitpunkt ein Baby, also sie ist jetzt 10, also es fehlt ein 12 Jahre zwischen also, dem Kind. Ne? Ja. Und wir haben dann auch immer geglaubt, sie ist entthront worden, sie war bis 12 immer ein Einzelkind. Hinzu kam, dass die Kleine also Wahrnehmungsstörung hatte, was wir auch erst nicht so, obwohl wir beide in der Medizin arbeiten, mein Mann und ich, erst nicht so erkannt haben. Nicht? Und das war dann auch schwer für sie. Dieses ewig weidende Baby und auf jeden Fall, wir haben ihr vieles auch zugute gegeben. Nicht? Und ja, und wie eskalierte es denn dann? Sobald wir irgendwelche Erziehungsmaßnahmen oder irgendwas verlangten von ihr, was sie machen sollte, hat sie sich dem widersetzt. Mhm. Und das ging so weit, dass sie mir auch, ich habe das eben bei einem Mädchen da gehört, auch hinterrücks an den Hals gegangen ist und hat zugedrückt und hat auch geschrien, vollkommen von Sinn, ich bring dich um. Oder dass sie mir rückwärts also ein Schrupper, also ein Besenstiel in den Rücken geschlagen hat. Weil so dumm, man schämt sich als Mutter. Ich habe mein Kind so lieb, ich habe mich so geschämt, irgendjemand das überhaupt mitzuteilen. Anna, was? Ich stelle mir vor, einmal, dass man sich da schämt, kann ich gut verstehen oder nachvollziehen. Aber man ist doch dann wahrscheinlich so hilflos, ja. Dass man überhaupt gar nicht weiß, was man machen soll. Ne? Du hast vermutlich alles Mögliche versucht, die etwas härtere Tour, das Verständnisvolle. Und wenn überhaupt nichts wirkt, wie verhält man sich denn dann? Also ich kann dir nur sagen, es ist so weit gegangen, dass ich mit meinem Mann zum Jugendamt gegangen bin und wir haben gesagt, bitte helfen Sie uns. Wir wissen nicht mehr, was wir mit unserem Kind tun. Also vollkommen überfordert. Vollkommen überfordert. Mhm. Wir wussten, und mein Mann vor allem, er ist ein wunderbarer Vater, aber ein Vater, der sich sehr schlecht durchsetzen kann. Mhm. Ja, und, also ihr seid zum Jugend abgegangen, da war sie auch ja. So gegen so 16 Jahre. Da war sie schon so um 17, 18, 17. Also 17, also ich weiß, sie war noch keine 18, so dass das noch greifen konnte. Was haben die im Jugendamt denn dann zu euch gesagt? Man wollte sie in einer beschützenden, so eine Wohngemeinschaft unterbringen. Ist das passiert? Das Mädchen hat von sich aus, also ich hatte dann auch schon, das hat sich dann alles so überschnitten, dass ich auch schon mal mitbekommen habe, dass sie erbrochen hatte. Also so, wissen Sie, durch die Tür so, dass ich das so mitkriegte. Und sie hat das natürlich dann immer abgestritten. Das ist nicht so, ich sah, dass mein Kind total dünn wurde. Also erbrochen im Sinne, dass sie Bulimikerin ja, war. Genau. Wir haben es nicht, was ich mir heute so ein bisschen so zuschiebe, dass ich das nicht eher erkannt habe. Ist sie denn dann von euch ausgezogen? Ja, das wollte ich jetzt gerade erklären. Und zwar ist es so, dann... Wir waren in Urlaub und wir kommen aus dem Urlaub wieder, da ist unser Kind hier ausgezogen. Ich habe dann mich mit der Lehrerin in Verbindung gesetzt. Ich sage, ist unser Kind in der Schule? Sie ging zum Gymnasium zu der Zeit noch, in der 12. Nein, wissen Sie gar nicht. Die Nadine geht schon lange nicht mehr zur Schule. Ne? Die kommt nur, ich sage, warum haben Sie uns, die Kommunikation fehlt vollkommen, warum haben Sie uns nicht Bescheid gesagt? Ja, Ihr Kind ist 18. Ne? Und wo war Nadine dann? Bitte? Wo war sie dann, als sie zurückkam? Sie ist dann mit einer Freundin zusammengezogen. Naja. Ne? Mhm. Und hat sich allein einen Ausbildungsplatz gesucht, hat die Schule dann geschmissen und ist dann innerhalb einem halben Jahr zweimal ohnmächtig gefunden worden. Mhm. Und das zweite Mal ist ihr beinahe das Leben gekostet. Das war im Januar und es war fürchterlich kalt und sie ist im Schnee morgens gefunden worden. Zu diesen Zeiten hattet ihr aber keinen engen Kontakt miteinander? Ja. Das ist mir ganz, ganz schwer gefallen. Ich bin der Mutter so eine Glucke, nicht? Also es ist mir so ganz schwer gefallen. Am liebsten hätte ich dem Kind und habe es auch ihr immer wieder Sachen, die wohnt also ein paar hundert Meter hier von hier, Sachen hingebracht, bis mein Mann mir dann Bücher herangeschafft hat und hat gesagt, komm, lies das mal, du verhältst dich vollkommen verkehrt, du musst das Kind lassen. Lieber auf Distanz erstmal. Ja, genau. Und das war genau das Richtige. So, nur ist ganz viel Schlimmes vorgefallen, das hast du jetzt erzählt. Ja. Aber offensichtlich ist sie ist heute 22 Jahre alt, alles ganz anders. Wie hat sich das denn wieder eingerenkt? Nachdem sie dann zweimal im Klinikum gelegen hat, also war sie ohnmächtig gefunden worden, ist, hat man ihr dann nahegelegt, entweder machst du jetzt eine feste Therapie oder eine ambulante Therapie. Und sie hat, was auch typisch für diese Mädchen ist, sie wollte ihren Ausbildungsplatz, wollte sie behalten. Mhm. Also wir müssen nochmal erklären, ich vermute, das war so auch, dass sie ohnmächtig geworden ist, aufgrund von Schwäche und der Essstörung. Essstörung, Schwäche. Sie hat dann auch noch Dokulaptik geschmissen, Abführmittel, nicht? Also es kam eins zum anderen, Elektrolytverlust, es kam eins zum anderen. Hat sie denn dann eine Therapie gemacht? Ja, sie hat eine ambulante, das ist ihr nahegelegt worden, ambulante Therapie gemacht, hat das alles wunderbar durchgezogen. Mhm. Wir haben ihren Unterhalt bezahlt und das möchte ich Eltern auch noch nahelegen. Ferne macht Nähe. Das Kind kam immer wieder mehr zu uns. Mhm. Und heute... Ferne macht Nähe, schöne Spruch, ja. Ja. Wie ist es heute? Wie ist euer Verhältnis heute? Ganz, ganz wunderbar. Mhm. Die Tochter, ich habe mir früher immer so gewünscht, meiner Tochter mehr Freundin zu sein als Mutter. Mhm. Und das ist heute. Heute können wir zusammen rausgehen. Sie kommt. Heute hat sie die Ausbildung beendet. Sie geht heute zum Kollegen. Sie macht jetzt das Abitur nach. Na wunderbar. Hat sie die Essstörung denn auch im Griff jetzt? Ja, also das auch. Doch, ja. Würde ich sagen. Also eine Geschichte mit Happy End, ne? Ja, mit gutem Ende. Ganz wunderbar. Ich bin ganz, ganz stolz. Und ich habe ihr jetzt zum 23. Geburtstag einen Brief geschrieben, wie stolz ich bin. Sehr schön. Meine Tochter. Anna, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, grüß deine Tochter, die Nadine, herzlich von mir und wünsche ihr von mir auch alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Anna. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Frank dran und Frank ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja. Hallo, Domian. Ja, als erstes wollte ich dir erstmal ein dickes Lob aussprechen. Also ich finde eure Sendung top gut. Vielen Dank. Macht ihr echt gut so. Danke. Und gucke euch öfters mal an so. Und ja, also ich bin auch ein böser Junge, sagen wir mal so. Also in dem Sinne. Bist immer noch einer oder warst einer? Ja, war und bin halt so in dem Sinne wieder einer, weil ich halt wieder bei der Mutter halt wieder wohne, zurückgegangen bin. Ah. Ja, und warum warst du, fangen wir mal so an, warum warst du ein böser Junge früher? Ja, also ich hatte da so eine Drogenkarriere halt hinter mir mit Therapie. Mhm. Und also auch positiv abgeschlossen Therapie. Welche Drogen hast du genommen? Bitte? Welche Drogen hast du genommen? Ja, alles. Alles, ne? Aber die harten Geschichten eben auch, Heroin, Koks und so. Klar. Ja, ja, das war dann gegessen auf jeden Fall danach und dann habe ich ja eine Umschulung angefangen. Mhm. Und in dem Ort, wo das war, habe ich auch gewohnt. Mhm. Und das lief alles wunderbar, super gelaufen und dann irgendwann, weiß ich nicht, woher es gekommen ist, auf jeden Fall wurde ich krank. Mhm. Hat mir da eine Virusinfektion eingehandelt. Mhm. Und da ging es dann volle Socke bergab. Mhm. Und bin rückfällig geworden und wie aufgrund der Erkrankung bist du rückfällig geworden? Ja, aber das halt, weil ich da nicht so gut mit zurechtgekommen bin. Mhm. Was war denn das für eine Virusinfektion? Ja, das ist also diese Hepatitis C. Mhm. Und da gibt es da nicht so viele Möglichkeiten im Moment. Und Hepatitis C ist eine sehr schwere Erkrankung, die einen sehr umhaut, ne? Ja. Und die man durchaus in einem Atemzug mit AIDS nennen kann. Ja, leider. Ja, kann man ja. Mhm. Weil es gibt ja auch so gut wie gar keine, also das, man kann es glaube ich mit Interferon machen, also da hat man eine 10%ige Chance und das ist ja nicht gerade viel. So, diese Krankheit und das Wissen um diese Krankheit hat dich wieder voll in die Szene reingezogen. Ja, ja, was heißt eine Szene? Also nicht direkt eine Szene, aber ich habe schon wieder Drogen halt genommen. Mhm. Ich habe nicht wieder mit den Leuten abgegeben zwar, aber ich habe trotzdem halt wieder Drogen genommen. Mhm. Ja. Und bin dann auch wieder voll rückfällig geworden und abgestürzt. Mhm. Und dann bin ich dann erstmal wieder zurück zur Mutter. Du bist 31 Jahre alt. Ja, ja, eben, genau. Klar, ich frage nur, wie lange bist du jetzt wieder bei deiner Mutter? Ein Jahr jetzt. Ein Jahr. Mhm. Ja, ich bin... Bist du auch jetzt eigentlich auch noch in der kritischen Phase, ne? Nimmst du auch Drogen im Moment noch? Nee, also ich bin seit einem Dreivierteljahr mit der Domprogramm. Mhm. Und Nachverlass jetzt auch. Und ja, das weiß ich irgendwie noch nicht so richtig, so wie es weitergehen soll. Ja. Also mit Perspektiven und alten Träumen und so weiter. Ja, also jetzt... Also... Böses Kind insofern, oder böser Junge insofern auch, dass du natürlich deinen Eltern oder deiner Mutter... Ja, das ist auch als Belastfrage. Ja, und wahrscheinlich mega Sorgen bereitet hast. Ne? Ja, und das auch, ja. Wie alt warst du denn, als deine Karriere, Anführungszeichen, begann? 21. Ja, ja. Also gut 10, also 10 Jahre, knapp 10 Jahre geht das jetzt so. Ja. Lebt dein Vater auch noch? Ja, sicherlich. Die sind ja halt geschieden. Also, was sagt denn deine Mutter zu der ganzen Geschichte? Ja, ich denke mal, das macht sie sehr fertig, aber das merke ich auch. Jetzt bist du im Methadon-Programm, das heißt ein Entwöhnungsprogramm, ne? Das ist die Methode, wie man Leute wieder, Leute wegziehen kann von der Drogensucht. Ja, genau. Ist das denn für sie jetzt auch eine Ermutigung, dass du das machst und dass es auch offensichtlich funktioniert? Ja, das will ich hoffen, also ich gebe mir sehr viel Mühe. Mhm. Ja, und ja, ich merke halt auch, wie sie halt sehr ungeduldig ist. Mhm. Also, es geht ja irgendwie nicht schnell genug, dass ich wieder weg sein könnte. Ja, es ist natürlich auch ein Rückschritt, ne? Wenn man mit 31 nochmal zur Mutter geht. Ja, natürlich, ist das absolut. Das Ach, Sie, und aber Sie? Ich war noch weiter unten, das war eigentlich wieder ein Schritt wieder zurück, also wieder ein Stück wieder hoch, weil ich war noch ein Stückchen weiter unten. Und Sie signalisiert das auch so, dass Sie will dich gar nicht in der Wohnung haben? Ja, nicht so direkt, weil unsere Beziehung auch so ziemlich am Bröckeln ist. Also, weil das irgendwie nicht mehr klappt. Also zwischen uns ist irgendwas, also eine Riesenmauer auch. Und das klappt irgendwie nicht mehr. Wie willst du denn dich... Momentan sehr schwer. Ja. Was sind denn so deine Perspektiven? Wie lange planst du denn jetzt noch bei deiner Mutter wohnen zu bleiben? Ja, also planen, also eigentlich will ich so schnell wie möglich heraus. Aber das Wichtigste ist für mich, also dass ich, also ich bin im Moment arbeitslos, also habe ich ja glaube ich gesagt. Und ich möchte erstmal wieder in Arbeit sein, dass ich überhaupt erstmal Geld verdiene und dann... kann ich mir auch eine vernünftige Wohnung nehmen und nicht irgendwie mit Schulden. Das sind natürlich auch eigentlich Schuldenperspektiven und auch Schritt für Schritt wären das Erfolgserlebnisse, ne? Wenn du eine eigene Wohnung hast und wieder auf eigenen Beinen stehen könntest und eine eigene Wohnung oder eine Arbeit hast und sowas. Ja, ich habe jetzt angerufen, weil ich hatte ja böse Jungen, die im Sinne war, dass es halt nicht schnell genug ging und meine Mutter ziemlich auf den Keks geht. Mhm. Und jetzt der Mutter wieder an der Backe hängst, ne? Ja, genau. Lieber Frank, alles Gute, auf dass es gut bergauf geht demnächst. Ja, danke. Tschüss. Kann ich überhaupt. Ja, tschüss. Jetzt habe ich noch Markus. Und Markus ist 22 und hat mich jetzt in der Zeit ein bisschen vertan. Markus, wir haben nicht mehr viel Zeit. Erzähl mal kurz von dir. Ja, gut. Also, guten Abend erstmal. Ja, guten Abend. 22 Jahre bist du alt. Ja, genau. Ja. Und zwar, es geht darum, dass hier in der Gegend, wo ich wohne, da sind so, wie soll ich das sagen, das ist so kleine Kindergangs, so 15, 16, manche auch 10, 8, 5 Jahre, da hängen so voll die Vögel auf jeden Fall, ne? Und du gehst das an denen vorbei, dann sind sie dich am Bespucken und mit Steinen am Bewerfen und so was, ne? Das sind halt so richtige, Wie jung sind die Jüngsten? Ach, ich weiß nicht, so 5, 6, 7 Jahre rum. Wieso klein? Ja, das ist total irgendwie... Also ganz kleine, böse Kinder, die dich beängstigen. Nein, die beängstigen mich nicht. Das ist halt nur ein bisschen doof, wenn man dahergeht und dann halt von den kleinen Kindern da irgendwie so gespuckt wird. Aber kann man ein bisschen also mit Humor drauf reagieren. Ja, ne? Heftiger wäre es schon, wenn die so zwischen 11 und 15 wären. Dann kann das schon gefährlich... Ja, die sind ja auch dabei. Die sind auch dabei, ja. Das ist merkwürdig. Also das sind meistens so kleine Türken-Gangs oder sowas, wie man das immer nennen mag. Und das ist auf jeden Fall ziemlich heftig, auch so vorbeifahrende Busse beschmeißen, die mit Steinen, Steinplättchen. Also, Markus hat jetzt ganz kurz noch was von kleinen bösen Kindern erzählt. Jetzt müssen wir Schluss machen, Markus. Tut mir leid, es war ein bisschen kurz. Aber wir haben ja noch ein bisschen miteinander geredet. Alles gut. Tschüss. Ja, gut. Tschüss. Ciao. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde und morgen Nacht sind wir wieder da. 1 Uhr Radio und Live, der Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, was euch interessiert. Bis morgen Nacht. Ciao.